Steven hört ihr mit Mai, Mai, Mai. Wir stehen immer noch in der Columbia-Halle, in der Menge. Vor mir ein Mädchen, Silvia und Jona. Hallo! Hallo! Ey, Silvia trägt in der Hand eine Glitzerjacke, die sie ausziehen musste, weil es zu heiß war. Und über deinem ganzen Körper ist Konfetti verteilt und zusätzlich auch noch ein Milliarden-Shirt. Besser geht gar nicht. Ja, klar. Die Jacke habe ich auch nur wegen Ben. Wer ist Ben? Ben ist der Sänger von Milliarden. Okay, die Geschichte möchte ich jetzt aber hören. Warum hast du die Jacke wegen ihm? Weil er die immer anhat auf Konzerten und ich kein Konzert fehle und die so geil fand, dass ich mir die auch bestellt habe. Wirklich? Ist es exakt die gleiche Jacke? Nein, exakt die gleiche nicht, weil es die nicht mehr gab. Okay, du musstest sie aber ausziehen, weil es zu heiß war. Du standest wo jetzt gerade während des Konzerts? In der ersten Reihe. Wow, wirklich? Immer in der ersten Reihe. Wie stehst du denn jetzt zu diesem Hochzeitsantrag? Cool, will ich später auch machen. Würdest du auch während eines Milliardenkonzerts heiraten? Weil du hast jetzt gesagt, du hast noch kein Milliardenkonzert verpasst. Also ja, ja, am besten kann ich auch auf meiner Hochzeit spielen. Okay, gut, wir werden das für dich organisieren, Silvia. Wir werden das organisieren. Dann genieß auf jeden Fall noch den Rest des Abends. Wir sehen uns gleich bei Sido. Danke. Ja, und ich muss noch ganz kurz hier eine Klo-Geschichte erzählen, weil ich habe ja gerade drei Mädels kennengelernt. Wie heißt ihr? Du heißt Sarina, habe ich schon erfahren, ne? Ja, genau. Und wie heißt ihr? Nora. Und? Jana. So, und wir haben hier wahrscheinlich Berlins beste, Berlins schönste, Berlins tollste Klofrau organisiert. Über die habt ihr euch gerade schon fürchterlich aufgeregt. Erstmal, wie heißt die Klofrau hier heute Abend im Columbia Theater? Madame Pipi. Woher wisst ihr das? Steht dran. Wie steht auf dran? Auf Brust. Auf ihr, also auf dem Kittel meinst du? Ja, naja, die Brust habe ich nicht gesehen. Ja, ich wusste ja nicht, wie weit ihr schon gegangen seid mit Madame Pipi. So, und wo ist jetzt das Problem? Die ist etwas unfreundlich. Wieso, was macht die denn? Nein, die ist sehr freundlich. Nee, jetzt sag mal ehrlich, was macht die denn? Danke! Bitte! Also, und vor allem, du meintest gerade noch, Sarina, den schönsten Satz, als du die Schlange angeguckt hast. Was meintest du da zu mir? Ja, sie hat die größte Fanbase hier. Wirklich? Also, die Madame Pipis Schlange ist heute noch größer als die vom Merch. So ehrlich kann man sein. Wir haben jetzt zugezogen maskulin hier im Fritz Extra mit Plattenbau OSC, Plattenbau Ost. Und ihr hört hier gleich Sido, die ganze Live-Übertragung. Live aus der Columbia-Halle zum Fritz und 20. Schönen guten Abend.